Nach Jung ist Christus das Selbst. Man wird verstehen, dass es dies tödliche Geheimnis der Templer war, welches nicht nur sie, sondern auch die Katharer dahin brachte, von der in Rom intronisierten Dogmatik und Macht vernichtet zu werden, die zwar die Wahrheit auch kannte, die sich jedoch in Machenschaften universalen Ausmaßes eingelassen hatte, um alles zu verfälschen und zu entstellen. Ich erinnere mich, dass mir Professor Jung in seinem Hause in Küsnacht auf meine Frage, wer Christus für ihn war, die Antwort gab: Es ist das Ich selbst, es ist die Seele des abendländischen Menschen. Die gnostische Gemme an seinem Ring war christlich, jedoch von jenem kosmischen und sonnenhaften Christentum, von dem wir vorher sprachen, das Christentum des Meister Eckhart. Ein hyperboreisches Christentum. Jung fügt hinzu: Ich versuche für den abendländischen Menschen die Auferstehung des Christus in sich selbst möglich zu machen. Als sich das Zeitalter des Widders dem Ende zuneigt, ist der geopferte Rama, Belen, Apollo, Luzifer. Ein altes Geheimnis, das dem Archetyp, dem Urbild ermöglicht, im Fischezeitalter wieder aufzuerstehen, wie Jung sagen würde, am dritten Tage und im Frühling, mit einer neuen Verkleidung der des Fisches, welcher stirbt, sobald die Fluten zurücktreten. Das heißt, sobald die katastrophale Erdumwälzung einsetzt, die Atlantis erneut überschwemmen wird. Das befürchtete Jung für die Zeit zu Beginn des Wassermannzeitalters. Es wird behauptet, dass viele dieser Dinge durch die ersten Templer bekannt wurden, die von ihnen in den Ruinen des Tempels Salomos gefunden worden waren. Man sagt, dass sie wegen dieses Tempels den Namen Templer erhielten. Es ist möglich, dass der Sinn dieses Wortes ebenfalls symbolisch ist, denn der Tempel war schon immer da, mit dem ersten Stein schon, noch bevor er an irgendeiner Stelle erbaut wurde. In Wirklichkeit ist der Tempel der Gral, der vom Himmel gefallene Stein aus der Krone Luzifers in einem Kampfe außerirdischer Wesen. Hitlers Kindheit im Kloster Lambach und der Thuleorden. Wie ist nun jener außerordentliche Templerorden, die eingeweihte esoterische Ritterschaft, entstanden? Wer hat ihm die ersten Anregungen gegeben? Welcher verborgene geistige Führer hat das alles im Voraus bedacht und ihm nach und nach geduldig und beständig seine materiellen Grundlagen immer mehr erweitert? Es besteht kein Zweifel, es sind die hyperboreischen Führer, der Geist der Druiden, welche durch die Klostergemeinschaften der Benediktiner und der Zisterzienser hindurch ihre Wirksamkeit entfalten und sich zu Anfang des heiligen Bernhard von Clairvaux bedienen. Der heilige Benedikt, der Begründer des Benediktinerordens, stirbt im Jahre 547. Man vermutet, dass sein Orden von den Druiden und auch von den Essenern Anregungen geschöpft hat. Bei den Benediktinern wird die klassische Überlieferung stark betont. Sie sind es, die über einen ihrer Ordenspäpste, Gregor den Großen, unter dem Einfluss der orphischen Musik und der Psalmen Davids jene zauberhafte Musik erschaffen, die seinen Namen trägt, Gregorianisch. Und es ist ein seltsamer, allem Augenscheine nach eingeweihter Benediktinerpapst, Silvester II., sein wirklicher Name ist Gerbert, der auf die Idee des ersten Kreuzzuges ins Heilige Land kommt. Er hat in Toledo und in Cordoba studiert und hatte offenbar Kenntnis von einem verborgenen Schatz in den Ruinen des Tempels Salomos. Außerdem wusste Silvester, dass die Erde rund ist. Es wird aber ein anderer Papst der Benediktiner, Urban II., sein, dem es zukommt, im Jahre 1096 den ersten Kreuzzug zu beginnen. Das geschieht unter dem Vorwand, man wolle das Grab des Heilandes wieder in Besitz nehmen, obwohl man doch wusste, dass dieses vor 700 Jahren von Kaiser Julian zerstört worden war. Oder suchte man etwa das Grab des essenischen Meisters der Gerechtigkeit? Die Benediktiner betreiben auch den Anbau von Wein, dem heiligen Trank des Fischezeitalters, und sie sind die Schöpfer des romanischen Stils, in welchem sich seine Bauweise der Dolmen und der druidischen Meniere fortsetzt. Der romanische Tempel ist nicht für das Volk, sondern für die Mönche, man könnte sagen für die Eingeweihten. Zu jenen Zeiten war man bemüht, im Abendlande den Begriff der Qualität wieder hochzuhalten. Noch war das Gotische nicht zur Welt gekommen, das geschaffen war für die Menge der Gläubigen, für die Zusammenkunft des Volkes. Hierfür musste noch der fehlende Schlüssel, der Gral, gefunden werden. Papst Gregor verbindet die Ordensregeln der Benediktiner mit denen der Zisterzienser. Seitdem besteht eine enge Brüderlichkeit und Zusammenarbeit zwischen beiden, die sich bis in unsere Tage hinein erstreckt. Und es ist ein Zisterzienserkloster in Heiligenkreuz, Österreich, in Meierling, von dem der Mönch Josef Lanz in das Benediktinerkloster Lambach bei Linz entsandt wird, um die Klosterarchive zu studieren. Dasselbe Kloster, in dem Hitler als Knabe gesungen hatte und wo ein seltsamer Abt das rechtsdrehende Hakenkreuz einmeißeln ließ. Josef Lanz bleibt ein Jahr dort. Danach gibt er das mönchische Leben auf, ändert seinen Namen in Georg Lanz von Liebenfels um und gründet im Jahre 1900 den Neutemplerorden mit Sitz in Wien. Er schreibt mehrere Bücher, praktisch-empirisches Handbuch der ariosophischen Astrologie, Berlin 1933, und gibt die Zeitschrift Ostara heraus, die er nach der germanischen Göttin des Frühlingslichtes des Monats Mai oder der Maya, Ostern, benennt. Lanz spricht von Thule, von den Hyperboreern, von Agathi, von Shambhala, von Asgard. Man nimmt an, dass Hitler während seiner in Wien verbrachten Jahre ein eifriger Leser der Zeitschrift Ostara war, die schließlich eine große Auflage erreichte. Es ist möglich, dass Lanz ihn in diese Gedankengänge eingeführt hat. In München aber trifft er dann Rudolf Hess, Dietrich Eckhart, Rosenberg, Haushofer. Manche glauben, dass Hitler auch ein Eingeweihter der Thule-Gesellschaft war. Andere wiederum meinen, dass er von ihr lediglich während einer anfänglichen Zeit geleitet worden ist. Entgegen manchen Veröffentlichungen hat Haushofer dieser Gesellschaft nicht angehört, sondern der Vriel-Gesellschaft. Der Begründer der Thule-Gesellschaft war Baron Rudolf von Sebottendorf, einer der zur damaligen Zeit bekanntesten Astrologen Deutschlands. Die Gesellschaft wurde im Jahre 1918 als bayerischer Zweig des 1912 gegründeten Germanenordens ins Leben gerufen. Beide führen als Sinnbild das rechtsläufige Hakenkreuz. Die Thule-Gesellschaft weist in ihren Abzeichen noch einen Dolch auf, der fast dem gleicht, welchen späterhin die SS tragen wird. Der Wortursprung von Thule, der Hauptstadt von Hyperborea, dürfte keltisch sein und von Thu-Al, Norden, dem höchsten Punkt, den die Expeditionen erreichten, von denen sich dann jede Spur verlor, abgeleitet sein. Aber jene Thules ist wohl nichts weiter als ein trügerischer Abglanz des Hyper-Thule am Pol, von welchem die Alten träumten und das Verschwunden für immer unerreichbar geworden ist. In der Einweihung des Goldenen Bandes wird uns aufgezeigt, dass das hyperboreische Thule das geheiligte Zentrum der Offenbarung in tiefster Mitternacht war, das erste Heiligtum der Einweihung, das Abbild des Lichtpols, die Heimstatt der göttlichen Siddhas.